Ich bin Dr. Lydia Dangara. Ich leite dieses Hospital und habe die Untersuchungsergebnisse genau studiert. Ihre Krankheit ist unheilbar, Mr. Cricketer. Sie werden sterben, wenn wir nicht etwas dagegen unternehmen. Paradise Hospital Incorporated von Friedrich Bestenreiner. Regie Thomas Werner. Have you ever been in San Francisco? It's a very nice place. Oh, sorry. My English is poor. I learned it in the school, but I didn't have any occasion to speak English until now. Wir können Deutsch sprechen. Ich habe in Berlin studiert. Sie entschuldigen das? Was soll ich denn entschuldigen? Dass ich mich nicht in Ihrer Muttersprache mit Ihnen unterhalte. Ich bitte Sie. Ich habe mich zu entschuldigen, dass ich Sie Englisch angesprochen habe. Wir sitzen in einem deutschen Flieger und ich stehe auf dem Standpunkt, man sollte sich immer der Landessprache bedienen. Des Gastlandes in meinem Fall. Da unten ist aber schon die Nordsee. Internationales Gewässer. Na und? Ziemlich unruhig sogar, sehen Sie? Die Schaumkronen. Bleiben Sie längere Zeit in den Staaten? Je nachdem. Ich weiß nicht. Ich habe da so einen Job angenommen. Zum Wintersemester muss ich allerdings wieder da sein. Sie studieren? Lassen Sie mich raten. Sie sehen so naturwissenschaftlich aus. Chemie? Physik? Medizin? Keins davon. Ich bin Sportstudent, Schwerpunkt Leichtathletik. Das hat natürlich schon auch ein wenig mit Medizin zu tun, mit Sportmedizin. Das sind übergreifende Disziplinen. Ich bin nämlich Medizinerin. Fertige Medizinerin sogar. Gott sei Dank. Ärztin, das möchte ich noch nicht so sagen. Das wird man erst mit Zeit und Erfahrung. Als Mediziner hat man ein Verhältnis zur Anatomie, zur Physiologie, zur Pathologie und was es sonst noch an Logien gibt. Als Arzt hat man ein Verhältnis zum Menschen. Das haben Sie wunderbar gesagt. Jetzt muss ich nur noch ein paar Prüfungen in den Staaten machen und ein paar Spezialvorlesungen hören. Und Ihr Job? Hat der was mit Sport zu tun? Das glaube ich nicht. Schön, dass Sie da sind. Warten Sie, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. So, ich bin Lapkin. Aber das wissen Sie ja schon. Sie haben sich also entschieden, den Job anzunehmen. Sehr schön, sehr vernünftig. Er ist mit keinerlei besonderer Arbeitsleistung verbunden. Sie stehen für Testreihen zur Verfügung, bei denen Sie sich lediglich konzentrieren müssen und in einem bestimmten Moment einen Knopf zu drücken haben. Dabei werden Ihre Gehirnströme gemessen, aufgezeichnet und mathematisch ausgewertet. Das ist alles. Sie fragen mich natürlich, warum wir unsere Testpersonen ausgerechnet in Berlin engagieren oder in Paris, Italien, Russland. Das hat einen im Wesen des Gegenstandes unserer Untersuchungen liegenden Grund. Wir benötigen Testpersonen eines bestimmten Intelligenz- und Bildungsniveaus, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Nicht Englisch, ganz einfach. Schön. Hier ist Ihr Ticket. Alles Weitere ist in dem anliegenden Papier beschrieben. Es war mir ein Vergnügen, Herr Heide. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Genaueres weiß ich momentan aber auch nicht. Na, mit dem Englischen sind die ja bei mir gerade beim Richtigen. Für Sprachen habe ich irgendwie überhaupt kein Talent. Das ewige Vokabelbüffeln. Stab hochspringen ist mir lieber. Sprinten. Diskus. Das Spielfeld. Der Rasen. Die Bahn. Ich bin deutscher Hochschulmeister im 100-Meter-Lauf. Ach, das war doch in Stuttgart damals, oder? In Stuttgart, genau. Sie wissen das? Ich interessiere mich für Leichtathletik. Und drüben werden Sie endlich mal richtiges Football sehen. Darauf freue ich mich schon. Und auf Baseball. Und auf richtigen Jazz. Heimwärts werde ich über New Orleans fliegen. Das ist ja irgendwie fast schon obligat. Für mich überhaupt. Ich bin nämlich Drummer in einer Studentenband. Wirklich? Die möchte ich mal hören. Und wo haben Sie diesen sagenhaften Job? An der Stanford-Universität. An der Stanford-University? Ich habe in Stanford studiert. Ein paar Semester. Unter anderem bei Professor Kermandy. Sie haben doch schon von ihm gehört? Ferenc von Kermandy, er ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Elektroenzephalographie. Die Gehirnströme des Menschen werden mit Hilfe geeigneter Elektroden an mehreren Stellen der Kopfhaut abgenommen, verstärkt und einer elektronischen Signalverarbeitung zugeführt. Es handelt sich dabei um Wechselströme, die wir je nach ihrer Form und Stärke klassifizieren und in Alpha, Beta, Delta und Theta-Wellen einteilen. Was Sie soeben hören, ist eine für Demonstrationszwecke in ein akustisches Signal umgesetzte Gehirnstromwelle. Und zwar die Welle eines gesunden, wachen, denkenden Menschen. Nun führe ich Ihnen das Elektroenzephalogramm eines Epileptikers während eines Anfalls vor. Sie hören den Unterschied. Während die Gehirnstromwelle des gesunden Menschen total unregelmäßig, ja chaotisch in Erscheinung tritt, hört sich die Welle des kranken Gehirns eintönig und ohne jede Gliederung an. Dieser Befund, meine Damen und Herren Kollegen, ist von ungeheurer Tragweite für die Erforschung des menschlichen Bewusstseins. Faszinierende Persönlichkeit. Manche sagen auch, er sei eine schillernde Figur. Eine brisante Intelligenz. Erfinder der berühmten Kermandy-Fourier-Transformation. Das ist gewissermaßen ein Verzeichnis aller Gehirnstromschwingungen eines Menschen. Und für jeden Menschen charakteristisch und einmalig. Wie ein Fingerabdruck. Verstehen Sie? Eine großartige Entdeckung. Der beschriebene Sachverhalt tritt noch deutlicher in Erscheinung, wenn wir die Wellen digitalisieren. Hier die Welle des Epileptikers. Hier die Welle des Gesunden. Wenn wir diese Aufnahme nun verlangsamen, erinnert uns das, was wir nun hören, fast an ein Morse-Signal. Tatsächlich ist es eine Art von Morse-Signal. Es ist das Signal, in dem die Wahrnehmungen und Gedanken des Menschen verschlüsselt sind, dessen Gehirn wir das Enzephalogramm abgenommen haben. Und nicht nur diese, auch die Gefühle, der Wille. Die Freude, die Liebe, ebenso wie das Leiden, der Hass, die Eifersucht, die Aggression. Mit anderen Worten, das Bewusstsein, der Geist, die Seele des Menschen. Das Enzephalogramm ist natürlich nicht eine primitive Folge von Punkten und Strichen wie Samuel Finley Breese Morses Alphabet, sondern eine extrem komplexe Sprache. Sie fragen mich, ob wir diese Sprache, in der das Wesen des Menschen niedergeschrieben ist, einmal verstehen werden. Ich weiß es nicht. Eine Reihe von Wissenschaftlern hier und in Europa beschäftigt sich mit dieser Frage. Aber ich weiß nicht, ob diese Forschung, sollte sie jemals Erfolg haben, dem Menschen zum Wohle gereichen oder ihn vor einen neuen Abgrund stellen würde. Das ist ja fabelhaft. Da können wir uns doch treffen. Ich bin Thorsten. Thorsten Heide. Thorsten. Schöner Name. Ich heiße Caroline Jameson. Hier meine Karte. Danke. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Das ist schön. Familie ist was Schönes. Ist was? Nein. Nein. Ich habe keine Familie mehr. Vor 3 Jahren auf der Strada del Sol. Ein Milchtankwagen mit Anhänger stellte sich plötzlich quer. Ich hatte keine Chance. Mein Vater saß neben mir, Mama hinten. Ich war der einzige Überlebende. Ich. Warum gerade ich? Das frage ich mich ständig. Es vergehen nur wenige Nächte, in denen dieses Erlebnis nicht in irgendeiner Traumform wiederkäme. Aber ich versuche es zu verdrängen. Zeitweise gelingt mir das. Dann wieder... Ach ja, mich finden Sie irgendwo an der Stanford-Universität, Miss Jameson. Hier habe ich meine Telefonnummer. Ich werde Sie sicher anrufen. Ganz sicher. Ich Sie auch. Hier, das ist meine Anschrift in Berlin, falls das hier nicht klappen sollte. Man kann ja nie wissen. Ich würde Sie sehr gerne wiedersehen. Ich auch. Du bist nett, Caroline. Du auch, Thorsten. Mir ist, als ob ich dich schon immer gekannt hätte. Haben wir uns schon einmal getroffen? In Berlin? Ich weiß nicht. Vielleicht... Es ist alles so sonderbar, so wunderbar. Ja, vielleicht haben wir schon immer darauf gewartet, einander zu treffen. Komm, lass uns ein Foto machen. Die Stewardess wird so freundlich sein. Hier ist die Kamera. Hallo, Caroline. Hi, Thorsten. Proficere anima Christiana, de hoc mundo in nomine Dei Patris Omnipotens, qui te creavit in nomine Jesu Christi. Wie fühlen Sie sich? Danke. Es geht. Ich legte jedenfalls Wert darauf, dass Sie sich vom Ableben Morton Cricketers durch Augenschein überzeugen. Und die Belästigung wegen dieser Geschichte mit der Catherine Feller sind Sie jetzt auch los. Er wird verbrannt? Ja. Nichts bleibt von ihm übrig als ein Häufchen Asche. Sie können, wenn Sie wollen, die Urne mit nach Hause nehmen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist die erste Totenfeier in meinem Leben. Obwohl ich ja kein Kind mehr bin. Meine Familie habe ich ja nie gekannt. Und ansonsten bin ich Veranstaltungen dieser Art immer erfolgreich aus dem Wege gegangen. Die Urne mit nach Hause. Ein eigenartiger Gedanke. Ein sehr eigenartiger Gedanke. Aber nicht ohne einen gewissen Reiz. Meinen herzlichen Glückwunsch zu diesem Anwesen, Mr. Fletcher. Noch habe ich mich nicht entschieden, Mr. Miller. Ihr Angebot ist nicht das einzige. Okay, okay. Aber es ist ein herrliches Stück Land. Und ein wunderbares Haus, wie Sie kein zweites finden werden in dieser Gegend. Groß genug für eine große Familie. Sie werden sich sehr wohl fühlen. Das Angebot ist alles in allem großartig. Der Preis auch. Aber ich bitte Sie, Mr. Fletcher. Fletcher, was haben Sie gegen diesen Namen? Stuart Fletcher. Fletcher war ein englischer Dramatiker des 16. Jahrhunderts, Vorgänger von Shakespeare. Ist das vielleicht nichts? Da hätten wir noch Cunningham oder Steinfeld. Wollen Sie vielleicht Steinfeld heißen? Mit Cunningham hätten Sie einen Doppelgänger in der Showszene, könnte ich Ihnen nicht empfehlen. Nehmen Sie Fletcher. Stuart Fletcher. Da hätten wir den vollständigsten Background. Geburtsschein, Biografie, Blutgruppe, Impfzeugnis, Heiratsurkunde, Scheidungsurteil, Passport, Driving License, Versicherung, Bankkonten, Kreditkarten und so weiter. Was wollen Sie mehr? Wenn Sie diese Papiere mit Fletcher unterzeichnen, transferieren wir die Vermögenswerte, die Sie in unserem Depot hinterlegt haben, auf diese Konten. Abzüglich des vereinbarten Honorars, versteht sich. Okay? Also, Mr. Fletcher. Mr. Fletcher! Mr. Fletcher! Verzeihung, ich war in Gedanken. Die Gegend ist wirklich sehr schön. Wohin führt diese Treppe? Zum Strand. Es ist ein schöner, einsamer Strand. Eine Anlegestelle für ein oder mehrere Boote ist auch da. Zum Fischen, wenn Sie wollen. Wir gehen dann hinunter. Im Meer zu baden würde ich Ihnen aber nicht empfehlen. Es ist kalt. Aber dafür haben Sie ja den Swimmingpool. Groß genug für zwei Wasserballmannschaften. Der Park ist zwar etwas verwildert, hier hat einige Jahre niemand gewohnt, verstehen Sie? Ich gebe zu, der Preis stand da wohl etwas im Wege. Aber für Sie ist das doch kein Problem. Frau Dr. Dongara hat sie mir empfohlen. Es freut mich jedenfalls, einem jungen und schon so erfolgreichen Mann zu begegnen wie Ihnen, Mr. Fletcher. Hallo? Hier spricht Caroline Jameson. Kann ich bitte Mr. Heide sprechen? Mr. Thorsten Heide. Ist das Stanford University, Institute for Experimental Psychology? Ja, Mr. Thorsten Heide. Professor, Sie wollten doch in mein Büro kommen. Ja, ja, ich kann die Versuchsreihe hier nicht unterbrechen. Es dauert länger, als ich dachte. Okay. Ich freue mich jedenfalls, Sie an der Arbeit zu sehen. Ich habe Ihren Finanzierungsantrag gelesen. Sie kommen Paradise Hospitals ziemlich teuer zu stehen, Professor. Sagen wir, es ist die Stanford University. Und ich bringe Ihnen ja auch Geld ein. Und nicht zu knapp. Und nur ich bin dazu imstande, Ihre, naja, sagen wir, Projekte durchzuziehen. Sie wissen das, Dr. Dongara. Was würden Sie sagen, wenn ich mir einen anderen Sponsor für meine wissenschaftlichen Arbeiten suchte? Einen anderen Sponsor? Das wäre das Letzte, was ich Ihnen empfehlen könnte, Professor. In Ihrem eigenen vitalen Interesse. Sie haben eine Menge Freiheiten hier an der Westküste. Aber für einen solchen Schritt würde meine Familie in New York wenig Verständnis aufbringen. Ich nehme an, Sie verstehen mich. Wie war der Name? Heide? Hotel Echo India Delta Echo? Nein. Thorsten? Nein, dieser Name ist hier nicht registriert. Ich verbinde Sie weiter. Sie brauchen also Geld. Wofür? Für den Delta-Decoder. Eine Kombination von Kernspintomograph und einem Squid. Einem Squid? Squid. Sierra Quebec Uniform India Delta. Supraleitender Quanteninterferenzdetektor. Und wofür brauchen Sie diesen supraleitenden Quanteninterferenzdetektor? Die Elektroenzephalographie, die Aufzeichnung der Gehirnströme, ist im Grunde veraltet. Eine wesentlich genauere und informationsträchtigere Methode ist die Magnetoenzephalographie, die Aufzeichnung der Magnetfelder des Gehirns. Bei unseren bisherigen Projekten war die Dekodierung des in der bewusstseinsnegativen bzw. imaginären Domäne liegenden Informationskomplexes, also das, was Sigmund Freud noch recht primitiv als das Unterbewusstsein bezeichnet hatte, möglicherweise unvollkommen. Die Magnetographie würde hier einen entscheidenden Fortschritt bringen. Warum müssen Sie dekodieren? Als Voraussetzung für vollkommene Löschung. Das ist ähnlich wie bei einem Computerbetriebssystem. Auch wenn Sie da eine Datei löschen, ist sie zwar im informatischen Sinne gelöscht, nicht aber physikalisch. Sie haben bloß keinen Zugang mehr über die normale Funktion. Wenn Sie aber ein Spezialprogramm anwenden, wie etwa Norton oder PC Tools, können Sie die Datei wieder aktivieren. So ähnlich funktioniert das auch mit Bewusstseinsinhalten, die in die imaginäre Domäne verdrängt worden sind. Und was passiert, wenn die Dateien nicht physikalisch gelöscht sind? Tja, da haben wir wenig bis keine Erfahrung, Dr. Dongara. Ich könnte mir denken, dass eine stark emotionsgeladene, mnemonische, an sich imaginäre Datei sich spontan realisiert und die Barriere, die das Unterbewusstsein vom Bewusstsein trennt, durchtunnelt. Ich würde das den mnemonischen Tunneleffekt nennen, als psychisches Gegenstück zum quantenphysikalischen Tunneleffekt. Das Gleiche könnte eintreten, wenn der Träger der imaginären mnemonischen Datei, drücken wir uns einmal so aus, ein stark emotionsgeladenes Erlebnis hat oder mit vorbekannten Situationen, Orten oder Personen konfrontiert wird, die zwar im reellen Bereich nicht mehr vorhanden sind, durch eine emotionale Belastung allerdings Assoziationsketten bis in den sensuell imaginären Bereich aufzubauen imstande wären. In der Psychoanalyse verwendet man in diesem Zusammenhang den Begriff Trauma. Sie kaufen nicht, Mr. Fletcher, wenn Sie dieses Anwesen kaufen. Kaufen kann man sowas gar nicht nennen. Sie erben. Es ist Ihre Entscheidung. Hier ist der Kaufvertrag. Lesen Sie das Papier in aller Ruhe durch, Mr. Fletcher. Es eilt nicht. Man soll eine so bedeutende Sache nicht überstürzen. Hallo, Stuart. Schön, dass du da bist. Es zieht dich also doch immer wieder ins Palo Alto. Tja, warum eigentlich? Weiß ich auch nicht. Vielleicht, um dich zu sehen. Scotch oder Bourbon? Canadian! Solltest du schon wissen, du bist so ziemlich der Einzige, den ich hier kenne. Schenk dir auch einen ein. Was treibst du denn so immer? Ach ja, was treibe ich eigentlich? Nichts treibe ich eigentlich. Zeit vergeht, treibt mich eigentlich. Das ist alles, ohne dass man es merkt. Die Stunden sind wie Tropfen im Meer des Unendlichen. Die Minuten wie Sandkörner in der Wüste der Ewigkeit. So elegisch, Stuart? Kenne kaum jemand. Vielleicht komme ich deswegen immer hierher. Du bist so ziemlich der Einzige. Wird sich ändern, Stuart, wird sich ändern. Die Kleine da drüben schaut schon die ganze Zeit zu dir rüber. Die war schon ein paar Mal da. Wäre das nicht was für deines Vaters Sohn? Ich hab den Eindruck, sie sucht jemanden. Auch in den anderen Bars der Gegend. Ach Mann, die sind ja doch alle nur aufs Geld aus. Hallo, Thorsten. Seit wann bist du denn wieder draußen, Rico? Das ist 3 Tage her. Die Schweine haben mich bis zum letzten Tag drin behalten. Woher kennst du mich denn? Na ja, war ja eine ganz schöne Latte, Mamma Mia. Und hat sich eben rumgesprochen. Ich habe ein paar Bekannte hier in Palermo, die haben mir gesagt, wo ich dich treffen kann. Besonders gut zu sprechen sind die aber nicht auf dich, Rico. Das kann ich dir bloß flüstern. Ah ja. Aber den Bulle, der mir das eingebracht hat, den hat's auch erwischt. Mann, was willst du denn hier noch? Job kriegst du so oder so keinen. Und drüben hätten wir was Feines für dich. Und was wäre das Feines? So eine Art Bodyguard. Das liegt dir doch. Für eines unserer Familienmitglieder. Du kannst es dir ja noch überlegen. Auf jeden Fall wärst du dann weg von hier. Was vielleicht gut für dich wäre. Und hier wäre das Ticket. Hallo, Thorsten. Meinen Sie mich? Das ist Stuart, Madam. Stuart Fletcher. Aber nein. Aber ja. Das wäre aber kein Hindernis für eine nähere Kontaktaufnahme. Mit Anfassen, um es gleich mal zu sagen. Oder gefällt Ihnen der Name Stuart nicht? Thorsten, sei doch nicht so komisch. Ich bin Caroline. Caroline, schöner Name. Freut mich wirklich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hey Mann, was ist denn mit dir? Thorsten! Ich rufe an der Stanford University. 4-5 Mal. Ich rufe an im Institute for Experimental Psychology, im Sekretariat, bei der Fakultät auf dem Baseballplatz, in der Mensa und nirgends bist du zu erreichen. Ja, man kennt dich dort überhaupt nicht. Wo bist du denn? Wo steckst du denn eigentlich? Kannst du mir das mal erklären? In einfachster Weise, meine Beste. Ich bin nicht dieser Thorsten, oder wie er heißt, und war nie in meinem Leben an einer Universität. Habe meinen Fuß noch nie auf irgendeinen Campus gesetzt, noch einen Hörsaal von innen gesehen. Außer im Fernsehen. Das ist wirklich Stuart, Madam. Stuart Fletcher. Ich kenne ihn zwar noch nicht lange, er ist erst kurze Zeit hier, aber es ist wirklich Stuart Fletcher. Ich verstehe das nicht. Hast du mich angelogen? Sorry, my English is poor. I learned it in the school. Du sprichst doch perfekt Englisch. Das ist meine Muttersprache, wenn Sie mir das noch einmal verzeihen würden. Bonjour, Monsieur Lupkin. Mademoiselle, ich bin entzückt, Sie wiederzutreffen. Und an einem so schönen Frühlingstag auf den Champs-Élysées. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Das Gleiche, was Sie haben? Sie fliegen morgen in die Staaten zurück? Ich bin untröstlich, Ihnen nicht länger Gesellschaft leisten zu können. Aber dafür in Kalifornien. Sie haben sich entschieden, Mademoiselle? Aber ja, Monsieur Lupkin. Und ich soll wirklich nach Hollywood. Zum Film. Gewiss. Hier ist Ihr Ticket und in den Papieren da steht alles drin, wie es drüben weitergeht. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, Mademoiselle. Au revoir. Warum sperrst du denn die Tür ab, Thorsten? Hast du Angst vor Einbrechern? Du sollst nicht immer Thorsten zu mir sagen, Puppe. Ich bin nicht Thorsten. Ich heiße Stuart. Du sollst nicht immer Puppe zu mir sagen. Ich bin keine Puppe, sondern Caroline. Ich bin mit ihrem Jet von Berlin nach San Francisco geflogen. Wir haben Champagner miteinander getrunken und die Stewardess hat ein Foto von uns geschossen. Da ist es. Du bist darauf genau zu erkennen. So wie du vor mir stehst. Sogar die Narbe an deiner linken Schläfe sieht man. Sie stammt wahrscheinlich von deinem Unfall. Lass mal sehen. Ist was? Nein. Nein. Wirklich nicht. Ich werde dir jetzt mal genau verklickern, wer ich bin. In allen Einzelheiten. Und wie ich hierher gekommen bin. Und warum ich das Haus versperrt habe. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der des Mordes an Catherine Feller angeklagte amerikanische Staatsbürger Morton Crickete ist wegen Mangels an Beweisen von der Anklage freizusprechen. Wirst du nicht etwa behaupten wollen, Morton Cricketer zu sein? Da kann ich doch nur lachen. Alle Welt hat diesen Prozess verfolgt. Cricketers Bild war in den Zeitungen. Cricketer war ein Mann Anfang 50. Mann, sieh doch in den Spiegel. Sieh doch, wer du selbst bist. Dass du Thorsten Heide bist. Ich bin Stuart Fletcher. Vor dem Morton Cricketer. Und freigesprochen. Unschuldig. Wie ein Lamm. Wie ein weißes Lamm. Wenn der Zahnarzt von dem Detective nicht nach einem Jahr noch die verbrannte Felle an ihrer Zahnprothese identifiziert hätte, wäre ich überhaupt nie in Erscheinung getreten. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Alle Welt kennt den Prozess. Aber Cricketer wurde freigesprochen, nicht du. Du bist ja schizophren. Du gehörst in psychiatrische Behandlung. Ich werde es veranlassen. Lass mich jetzt hinaus. Oh nein! Das ist leider nicht mehr möglich, Puppe. Und du wirst auch gar nichts veranlassen. Du wirst gleich hören, warum. Als ich nach dem Prozess und nach einem Urlaub in der Karibik in die Staaten zurückkehrte, stellte mein Arzt ein Kehlkopfkarzinom fest. Und Metastasen. Unheilbar. Dann stieß ich auf Lydia Dongara. Ich hatte nämlich Kontakt zu einer der New Yorker Familien. Wer ist Lydia Dongara? Gehört zur Familie in New York. Sie haben sie studieren lassen. Medizin. Dongara ist die Chefin der Paradise Hospitals. Und Brotgeber von Professor Commandy. Du hast das ungeheure und ungeheuer unwahrscheinliche Pech, diesen Thorsten Heide im Jet kennengelernt zu haben. Dieser Thorsten Heide existiert nicht mehr. Ebenso wenig wie Morton Cricketer. Die mnemonische Transplantation ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, Mr. Cricketer. Nichts, was in einem Hospital vor sich geht, ist ganz ohne Risiko. Aber Professor Commandy tut sein Bestes. Der Vorgang dauert 96 Stunden, während derer Sie sich im Tiefschlaf befinden und Ihr neuronaler Komplex über eine elektroenzephalometrische Schaltung mit dem neuronalen Komplex Ihrer körperlichen Zielexistenz verbunden ist. Das alles ist Hightech, super Hightech. Davon müssen Sie nichts verstehen. Nach dem Erwachen werden Sie anfangs ein, etwas sonderbares Feeling haben. Wir werden Ihnen zunächst Bilder zeigen. Erst später werden Sie in den Spiegel sehen können. Sie werden anfangs auch nicht sprechen. Um einen Schock zu vermeiden, stehen Sie in dieser Phase unter dem Einfluss zunächst starker Tranquilizer, die wir sukzessive schwächen und schließlich absetzen. Die Behandlung insgesamt dauert etwa 3 Wochen. Können Sie sich dazu entschließen, Cricketer? Und diese körperliche Zielexistenz war Thorsten Heide. Und du bist ein helles Kind. Zufällig. Ich habe ihn natürlich nie gesehen, nie kennengelernt. Die vom Hospital haben auch noch andere gekidnappt, nicht nur diesen Thorsten Heide. Italiener, Franzosen, alles Europäer, um auf Nummer sicher zu gehen. Wegen der Verwandtschaften, Freunde etc. Girls and Boys! Ich glaube, sie machen ein Riesengeschäft damit. Und nicht nur in Paradise, auch in den anderen Hospitals, die der Dongara-Familie gehören. Ich glaub das nicht. Es ist unmöglich. Schau doch mal in den Spiegel, bitte! Okay, was sehe ich da? Ein Gesicht, was mir zunächst fremd gewesen ist. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Wie auch immer. Aber wenn du dieses Haus verlässt, wirst du zu Gefahr für uns alle. Für Dongara, Commandy, Lapkin und wie sie alle heißen. Für die Familie in New York. Und für mich natürlich. Aus diesem Grund habe ich das Haus versperrt. Gib mir die Schlüssel! Lass mich raus! Lass mich rauslassen! Sie entschuldigen das? Oh nein! Das werde ich nicht. Du glaubst wohl auch nicht, dass ich Catherine erschossen habe, wie die Damen und Herren Geschworenen. Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, wie es so schön heißt. Die ehrenwerten Herrschaften haben sich geirrt. Nein! Nein! Morton! Morten! Morten, ich bitte dich! Tu es nicht, Morten! Bitte! Schau mir in die Augen, bitte. Liebes. Bitte! Ich habe Catherine erschossen. Schau mal her. Mit dieser Pistole. Ich bin ein Mörder. Ich sehe sie noch genau vor mir. Sie war Ärztin, wie du. Und es war nicht im Affekt, oh nein. Es war geplant. An diesem einsamen Strand südlich von Big Sur. Und ich genoss es zu schießen. 6 Mal. Und sie mit Benzin zu übergießen. Und anzuzünden. Und dieser abscheuliche Mörder wird jetzt mit einer hübschen kleinen Puppe einen kleinen Spaziergang machen. Mit dir nämlich. Einen hübschen kleinen Spaziergang über die hübsche kleine Treppe da draußen zu dem hübschen kleinen einsamen Strand da unten, wo uns niemand hören und sehen wird. Wie damals, südlich von Big Sur. Du bist wahnsinnig. Ich tu dir nichts. Ich verrate dich nicht. Komm doch endlich zu dir. Thorsten, bitte. Erkenne dich doch endlich. Tu die Pistole. Rätselhaft. Absolut rätselhaft. Ich habe mir nochmal die Mnemospeicher-Disketten von Cricketer alias Fletcher angesehen. Dieser Komplex, wenn man die Registrierung akustisch umsetzt, taucht immer wieder auf. Und zwar in der imaginären Bewusstseinsdomäne. Im Unterbewusstsein, also nach Freud. Und was hat das zu bedeuten? Es muss sich um ein ungeheuer stark emotionsgeladenes Erinnerungsfeld handeln. Er hat wahrscheinlich doch die Fäller umgebracht. Schön wäre es. Dann wären wir nämlich aus dem Schneider. Wie soll ich das verstehen? Es könnte sich auch um einen Unterbewusstseinsrest von Thorsten Heide handeln, der seines enormen emotionalen Potenzials wegen nur unvollkommen gelöscht ist. Und wenn der die Bewusstseinsbarriere durchtunnelt, was bei seiner Energie nicht total unwahrscheinlich ist, kann er einen ganzen Rattenschwanz von Assoziationen mit sich ziehen. Was wollen Sie tun? Was ist? Bist du jetzt endlich vernünftig geworden? Lässt du mich jetzt raus? Was hast du denn? Von kann nicht. Davon kann nicht die Rede sein. Du bist ja blass wie die Wand da, Thorsten. Das ist ja furchtbar. Es ist das Ergebnis der Differentialanalyse zwischen den mnemonischen Speicherdisketten von Cricketer und Heide und damit dem Heide-Komplex zuzuordnen. Es muss sich nicht immer nur um katastrophale Ereignisse handeln, auch stark lustbetonte Erlebnisse, herausragende Erfolgserlebnisse, Höhepunkte der Lebensfreude können so tief und nachhaltig gespeichert werden, dass sie jeglicher Löschung widerstehen, einfach unzugänglich sind. Das heißt, es muss wohl so sein. Auch die Kermendi-Fourier-Analyse bestätigt diesen Befund. Cricketer weist eine Teilidentität mit Heide auf. Es ist eine neue Erkenntnis, eine hochinteressante Erkenntnis. Neue Erkenntnis, hochinteressante Erkenntnis. Mann, Professor, werden Sie wach? Dieser Heide existiert noch, lebt noch. Wir sitzen auf einem Pulverfass. Ist Ihnen das vielleicht klar? Was werden Sie tun? Thank you. Wer bin ich? Wem gehört dieser Körper, diese Hand, dieser Fuß? Wer ist das, den ich im Spiegel sehe? Sind das die Augen von Morton Cricketer, die sich im Spiegel sehen? Oder sind es die Augen von... Von Thorsten Heide. Thorsten Heide. Wer ist Thorsten Heide? Kannst du mir das sagen? Du bist der Student der Sportwissenschaften, Thorsten Heide. Und warst am Tag des Mordes nicht in Monterey. Am Tag des Mordes an Catherine Feller fanden die Leichtathletikmeisterschaften der Hochschulen in Stuttgart statt. 6. Juni. Leichtathletik. Leichtathletik. Stuttgart. Stuttgart. Du hast den 100-Meter-Lauf gewonnen. Du hast das beste Alibi, das es gibt. Du kannst die Feller nicht erschossen haben. Es ist ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen. Wirklich? Da ist eine Wand. In mir. Da sind Gedanken. Aber ich kann sie nicht denken. Nicht denken, nicht aussprechen, nicht wachrufen. Du bist nett, Caroline. Du auch, Thorsten. Erinnere Caroline. Dich. Unser Flug. Im Jet, Caroline. Die Nordsee. Da, das Foto. Caroline. Ja. Thorsten. Ja. Thorsten. Das ist wie Caroline. Im Traum. Thorsten. Caroline. Ich träume ihn. Caroline. Thorsten. Ich Caroline. Sehe die Menschen. Thorsten. Weiß ihren Namen, kenne die Orte. Alles ist logisch. Aber es zerfällt, sobald ich daran denken, es fixieren möchte. Da ist diese Wand. Ich bin diesseits dieser Wand und jenseits dieser Wand. Zugleich außen und innen. Die Wand geht mitten durch meinen Kopf. Durch mein Hören, Sehen, Denken, Wissen. Sie ist wie ein Spiegel auf beiden Seiten. Spiegelt die Hälfte auf der einen Seite zu einem Ganzen? Spiegelt die andere Hälfte auf der anderen Seite zu einem anderen Ganzen? Du bist Caroline. Aus einem Jet. Ah ja, ehrlich, Standpunkt, Möglichkeiten. Also nichts im Klartext, oder? Das sieht Ihnen wieder einmal ähnlich. Das sieht dem Herrn Professor wieder einmal ähnlich, dem Herrn Wissenschaftler. Ich bitte Sie, Dr. Dongara. Nun, wenn die Sache so ist, Herr von Cormandy, muss ja wohl ich die Sache in die Hand nehmen und aktiv werden. Und das heißt in diesem Fall mit Lapkin reden. Was hat denn Lapkin damit zu tun? Lapkin ist für solche Fälle der geeignete Mann. Er erledigt das schnell, diskret und nahezu lautlos. Dr. Dongara, wir... Sie werden doch... Ja, ja, Professor, das werden wir schon. Sie sehen jetzt, worauf Sie sich da eingelassen haben. Im Dienste der Wissenschaft. Oder wissen Sie vielleicht einen besseren Weg, um ein Wissen aus der Welt zu schaffen, das uns gefährlich werden könnte? Mir, Ihnen, uns allen. Na, Herr Psychologe? Das ist Lapkin. Der ist bewaffnet mit einer Maschinenpistole. Und wer ist Lapkin? Dongaras rechte Hand. Killer, wenn du mich fragst. Wir müssen was unternehmen. Ist da wer? Mr. Fletcher! Ist jemand bei Ihnen? Du hast ihn erschossen! Was sonst? Lass ihn liegen. Nur seine Maschinenpistole, die können wir noch brauchen. Schönes Stück. Es ist doch alles voller Blut. Egal. Wir kommen hier nicht mehr zurück. Ich musste ihn erschießen. Er kam, um uns zu töten. Wozu hätte er sonst die Maschinenpistole gehabt? Irgendwie müssen die spitz gekriegt haben, dass mit uns etwas faul ist. Ich bin ein Mörder, Caroline, das siehst du doch. Es fällt mir nicht schwer zu töten. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Da ist wieder diese Wand. Diese Spiegelwand. Diese ineinander geschobenen Bilder. In mir selber. Habe ich diesen Mann getötet? Hast du es gesehen? Hat Stuart Fletcher oder Morton Cricketer diesen Mann getötet? Wer hat ihn getötet? Wo habe ich ihn zuletzt gesehen? Im Paradise Hospital? Mit den Augen des Morton Cricketer? In Berlin? Mit den Augen von Thorsten Heine? Mit meinen eigenen Augen? Bin ich Morton Cricketer oder Thorsten Heide? Oder beides? Wenn ich dich töte, bin ich Morton Cricketer? Wenn ich dich liebe, bin ich Thorsten Heide? Wohin fahren wir denn? Ins Paradise Hospital. Wir müssen zu Dongara und zu Commandy. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Sonst haben wir die ganze Dongara-Familie am Hals. Die ganze ehrenwerte Gesellschaft. Mr. Fletcher! Professor Calmandy? Fletcher ist da! Wo ist Lapkin? In Fletchers Haus. Ziemlich tot, wenn Sie es genau wissen wollen. Mr. Fletcher? Zum letzten Mal. Zum letzten Mal Mr. Stuart Fletcher. Zum letzten Mal Mr. Morton Cricketer. Na, Lydia? Schau mir in die Augen, Liebes. Warst du so lange? Es hat länger gedauert, als ich dachte. Hier sind deine Papiere. Falsche zwar, aber auf deinen echten Namen. Und gut gemacht. Wie geht es dir denn? Danke. Den Umständen entsprechend. Thorsten? Erinnerst du dich? Ja? Bitte. Sag immer gleich, was du denkst. Sag sofort, was dir einfällt. Und schreibe es auf. Memoriere es. Immer wieder, unausgesetzt. Ich bin Caroline. Du bist Caroline. Ich bin Caroline und war in Berlin. In Berlin. Genauso wie du. An der Uni. Berlin, Thorsten. Hardenbergstraße. Straße des 17. Juni. Die Technische Universität. Kantstraße. Kudamm. Universität. Kantstraße. Kudamm. Auf dem Kudamm. Da ist ein Platz. Ein Platz, ja. Es gibt mehrere Plätze da. Oliverplatz oder Adenauerplatz, stimmt das? Ja, ja, Adenauerplatz, Oliverplatz. Natürlich, beides stimmt. Thorsten, du erinnerst dich weiter. Thorsten, bitte weiter. Aber es geht nicht. Was geht nicht? Das mit den Papieren. Dieses Leben. Immer auf der Flucht. Mit falschen Papieren. Thorsten, ich kriege morgen die Tickets nach Europa. Nach Berlin. Ich habe 4 Menschen getötet. Und ich wollte auch dich töten. Cricketer hat 4 Menschen getötet. Oder Fletcher. Je nachdem. Fletcher wollte mich töten. Nicht du. Du bist nicht Fletcher. Nicht mehr. Du bist Thorsten Heide. Du stehst im Begriffe, dich an alles zu erinnern, alles andere zu vergessen und deine Identität als Thorsten Heide zurückzugewinnen und dein Bewusstsein als Fletcher zu verlieren. Ich liebe dich. Und ich möchte mit dir leben. Nein! Nein! Du würdest mit einem Mann zusammenleben, Caroline, dessen Herz dich liebt und dessen Hände 4 Menschen ermordet haben. Ich habe das Wissen von Morton Cricketer und das Gewissen von Thorsten Heide. Und ich habe meine Eltern umgebracht. Aus Fahrlässigkeit. Ich weiß es jetzt. Es muss etwas in mir sein von Töten. Von Anfang an. Es ist etwas in mir, was das Töten auf sich gezogen hat. Warum hörst du mir nicht zu? Ich habe gesagt, ich liebe dich. Und das sagt, wenn es überhaupt etwas zu sagen hat, alles. Es ist mir gleichgültig, wer du bist. Thorsten oder Morten, ob du getötet hast oder nicht. Oh Gott. Was ist das? Vermutlich nicht das Christkind, meine Liebe. Um Gottes Willen, Thorsten, was machen wir? Was tust du denn? Was soll denn die Maschinenpistole? Komm, an meine Seite. Umarme mich. Bleiben Sie stehen! Werfen Sie die Waffe nein! Weg. Heben Sie die Arme! Beide. Passt mal auf, was jetzt passiert! Thorsten! Thorsten! Ah! Ah! Nun räumt doch endlich die beiden da weg! Paradise Hospital Incorporated von Friedrich Bestenreiner. Die Rollen und ihre Darsteller. Thorsten Heide, Benjamin Reding. Caroline Jameson, Caroline Löbinger. Lydia Donguera, Veronika Bayer. Professor Körmendi, Christoph Banzer. In weiteren Rollen Markus Alexander Becker, Walter Gontermann, Frank Gosen, Miriam Gurland, Monika Rogge, Fabio Sarno, Dirk Schortemeier, Josef Tratnik und viele andere. Ton und Technik, Rudi Stückrath und Barbara Göbel. Musik, Mouse on Mars. Regieassistenz, Thomas Wolferts. Regie, Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1996.